Fink, die ist vielen von euch bekannt als Partnerin von Maria Taylor bei dem Duo Azure Ray, aber beide machen ja auch Solo natürlich Musik und Miranda Fink hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. Blue Dream heißt diese, davon war ihr Track You Can Be Loved zu hören gerade eben. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde mit Trente Möller, ich habe Coast für euch dabei, The Magic Numbers, dann Musik von Simeon Ghost, von Tricky und hier kommen Velvet Two Stripes. I'm Velvet Two Stripes waren das gerade eben. VTS abgekürzt mit den Initialen, so heißt auch das Debütalbum dieser Band. Drei Damen, glaube ich, sind es, die aus der Schweiz kommen. Da wird also auch richtige, ja, Rockmusik gemacht, wenn man es so nennen darf. Sie wurden schon verglichen mit Leuten wie B.B. King oder auch Janis Joplin. Janis Joplin kann ich auch teilweise nachvollziehen, diesen Vergleich. Bei einigen Tracks klingt es stimmlich wirklich schon so ein bisschen in die Richtung. Das war gerade eben ihr Track Man Machine von Velvet Two Stripes. Wer auf also abgehangene Gitarrensound steht, der kann hier gerne mal vielleicht intensiver reinhören. Pop aus Skandinavien als nächstes mit Simeon Ghost. Die veröffentlichen mit The Veil diese Woche ihr inzwischen schon drittes Album. Und hier kommt ihr Track Cut Off Point. Tja, Pop, wie er im Buche steht, das waren Simeon Ghost, nicht zu verwechseln mit Simeon Mobile Disco, die es ja auch schon zu hören gab in der ersten Stunde. Simeon scheint so ein bisschen inflationär zu sein bei den Bandnamen, gerade so ein bisschen. Ja, The Veil, das neueste Album der Band aus Schweden und ja, gerade war ihr Track Cut Off Point zu hören. Gudrun Gut kommt aus Berlin, hat Anfang der 80er Jahre mit ihrer Band Malaria so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht und ist seit Jahren in der Elektronikszene und in diversen anderen aktiv. Jochen Irmler, ein ganz anderes, ich will nicht sagen, ganz andere Generation, könnte man sagen. Das ist ein alter Krautrocker und die beiden machen jetzt zusammen Musik, Gudrun Gut und Jochen Irmler. 500M, vielleicht ja 500 Meter soll das Ganze heißen, als Album erscheint diese Woche. Die Musik ist darauf schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumindest für meine Ohren. Hier kommen Gut und Irmler und ihr Track Chlor. Irmler, also Gudrun Gut auf der einen Seite, Hans-Joachim Irmler auf der anderen Seite. Sie macht die Elektronik, programmiert, er spielt die Orgel, die man teilweise gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, eigentlich bei den meisten Songs, die zum größten Teil instrumental sind. 500M heißt das Album von Gut und Irmler und ist wirklich nur was für hartgesottene Chlor, der gerade eben gehörte Track. Tricky, weiß ich nicht, seit wann macht der Musik? Die ersten Trip-Hop-Sachen damals hat er, glaube ich, noch mit Massive Attack zusammen gemacht, dann angefangen, Solo-Musik zu machen und veröffentlicht diese Woche sein neuestes Album. Adrian Thaws heißt das. und es geht so ein bisschen Richtung Hip-Hop. Früher ist er ja eigentlich so ein Trip-Hop-Wunderkind und man kann fast sagen Miterfinder gewesen. Klar, klingt es immer noch ein bisschen in die Richtung, aber die ganzen Grooves sind schon eine Spur anders geworden. Inzwischen hier kommt sein Track Lonnie Listen. Come on, Lonnie. Christened for sure, man. Check me on my tour, man. For sure, man. I'm not friend me. Why don't you befriend me? On Facebook, I'm lonely lately. She tries to make me kiss her, man. Be real, man. A real plan. Got real fam. Like true crime. Black Sherlock, they ain't got a clue. Damn trick, they calling me a little you. Now I ain't give a fuck, yeah, what them labels do. Nigga, take the fables to the stables, cause they racing you. Yo, they taking you for everything you got. Every single verse, a slot machine stop. They got your DNA made of dollars. Living on the leash, that's a contract to call a holler. Exercise every day and I'm still not fit. My kids are hungry and I ain't got shit. What I'm gonna do, what I'm gonna do, what I'm gonna do. What would you do? Exercise every day and I'm still not fit. My kids are hungry and I ain't got shit. I take away your necklace. For real, man. Keep still, man. For real, man. You're too fucking trendy. Give me money, send me. I'm like religion. Wait for my decision. I did real, man. No, they're just pop stars. Driving in the pop cars. For real, man. For real, man. Lonnie Listen, das war ein Track von Tricky von seinem neuesten Album Adrian Thors. An den Vocals habt ihr gerade natürlich Tricky gehört, aber die weibliche Stimme, die gehörte zu Francesca Belmonte, eine irische-italienische Sängerin, die seit 2008 Trickys Leadsängerin ist, neben anderen natürlich auch noch, aber sie wird wirklich am häufigsten, glaube ich, ins Studio eingeladen, um dort dann mitzumischen. Ansonsten auch andere Leute mit dabei, Nika zum Beispiel oder andere Leute, die man nicht unbedingt kennt vom Namen her. Ja, und ich finde die Platte eigentlich gar nicht schlecht, sehr abwechslungsreich, sehr untricky-lastig von den Songs her, von den Tracks her, wie gesagt, ganz viel Hip-Hop-Einflüsse sind da rauszuhören. Und hier für mich der beste Track des Albums, Nicotine Love, nochmal ein Track von Tricky und auch hier wieder an den Vocals Francesca Belmonte zu hören. Love, nicotine love. Den Song habt ihr vielleicht erkannt. Das war Trente Möller, der Track. Wie heißt er noch gleich? Come Undone. Ist schon ein Tick älter, nämlich von seinem letzten Album Lost, welches vor einem Jahr erschien. Tolle Platte mit tollen Gastsängerinnen vor allen Dingen drauf. Jetzt gibt's davon Remixe, also Lost Reworks, wo nochmal diverse Leute, auch Trente Möller selbst, anders Trente Möller aus Dänemark, sich an seinen eigenen Tracks versucht, die nochmal ein bisschen, sag ich mal, Tanzflächen kompatibler zu machen. Das klappt ganz, ganz hervorragend. Eben gerade der Track kam dann im Toy Drum Remix. Toy Drum, das sind James Griffith und Pablo Clemens, die man vielleicht von Uncle kennt. Und ich finde die Tracks fast noch ein bisschen besser als die Originalsongs. Ein bisschen dynamischer, ein bisschen druckvoller und auf jeden Fall eine gute Sache ist das Ganze geworden hier. Manchmal sind Remix ja auch wirklich nur aufgewärmt und total überflüssig. Hier in dem Fall macht das durchaus Sinn. The Jumpin' Quails sind eine Band aus Turin, die es auch schon seit über 12 Jahren gibt. Mit Atomic Rendezvous erscheint diese Woche ihr neuestes Album und hier kommen sie mit Toulouse. So I took my suitcase and I went out. I rev no more against time or fate. And everything was pink and the streets still wet. The dew starts crumbling away from the head. And she was there, chubby and faint, laying down beside me. Oh. Da geht das Feedback langsam zurück. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Coves, eine ganz neue, frische Band aus England. Und die sangen Fall Out of Love, also To Fall in Love ist natürlich ganz einfach, aber To Fall Out Love soll auch ganz einfach sein. Zumindest singt das hier Beck Woods, so heißt die Sängerin, die für die Texte und auch für den Gesang zuständig ist bei den Coves. Und John Richard... John Richgard, der ist im Prinzip Gitarrist und schreibt die Songs. Die haben zu zweit angefangen Musik zu machen und sind dann irgendwann auch mal auf die Bühne gegangen, haben gemerkt, das klappt nicht so richtig, nur mit Drumcomputer und alles, was so vom Band kam. Irgendwann haben sie sich dann auch einen Schlagzeuger geholt und inzwischen das Ganze auch bühnenfähig gemacht. In England schon ein richtig großer Hit. Ihr Debütalbum Soft Friday, auch dort schon seit einiger Zeit draußen. Die Cover sind schon voll davon, von den Musikerzetten mit den Coves. Und diese Woche wird das Album hier veröffentlicht. Das Platte der Woche beim Sunday Service, weil großartiges Werk. Hier ihr Track Beatings. Yeah. Das waren Coves mit ihrem Track Beatings und das Ganze vom neuesten, von ihrem Debütalbum Soft Friday. Die Zutaten darauf, die sind altbekannt. Man nimmt ein bisschen Girl Vocals mit ganz viel Hall da drauf, die Gitarren ordentlich durch den Verstärker gejagt und natürlich ganz, ganz viel 60s-Einflüsse, die hier auch rauszuhören sind. Kommt mir bekannt vor, die Ravonettes machen was ganz ähnliches musikalisch seit Jahren, erfolgreich, aber auch die Coves haben von mir aus gerne den Segen, solche Musik in der Art zu machen, weil die ist eigentlich immer gut, kann man immer hören und vor allem der nächste Track, der ist sowas von fantastisch, das ist für mich einer der Songs des Jahres, muss ich wirklich sagen, also auch der Song, der hier von diesem Album wirklich heraussticht, weil er sowas von super großartig ist. Ihr kennt ihn auch schon, war schon mal Single hier zu hören vor einigen Wochen. Cast a Shadow von Coves. Bei diesem Song mit dem Fuß nicht mitwippen muss, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Cast a Shadow, großer Track von Coves von ihrem Debütalbum Soft Friday. Das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Hört es auch mehr auf der Homepage, wie gewohnt unter sundayservice.de. Schönster Schrammel-Pop mit ganz viel 60s-Einflüssen und großartig gemacht. Dieses Album und hoffentlich die Band dann auch bald mal auf Tour, will ich wirklich gerne live mir anschauen. Das wird sicherlich ein großer Spaß werden. Wir bleiben ein bisschen im 60s Metier mit den Magic Numbers. Die haben vor kurzem mit Elias ihr neuestes Album veröffentlicht und hier kommt ihr Track, der da heißt Wake Up. Wake up, We're imprisoned by our own affection. Is that all you leave behind? Future, you sentimental fools. Let's pretend the life it never happened. In the universe is still wide open. Nobody knows this is happening. It's happening. Nobody knows this is happening. It's happening. It's happening. Right before our eyes. Ah, ah, ah. To the child. streets in the slowest of motions. Chaos and kindness, desire and shyness. We aimlessly walk through the rain. It's just so sad to surrender now. Assembled as we got dressed up for the evening. Pills by your bedside, reminder for breathing. Echoes of footsteps move down the hallway. The tender is fading away. It's just so sad to surrender. There's nothing more pointless than last conversation. Sink to the soil, dissolve to the ocean. Our dream's not a dream anymore. It's just so sad to surrender. It's just so sad to waren die Rentals gerade mit ihrem Track Darmeries. Die Rentals kennt ihr vielleicht noch, Band von Matt Sharp, der auch mal bei Weezer mitmachte. Gibt es Weezer eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Und der hier mit anderen Leuten zusammen musiziert und dann ist Patrick Carney am Schlagzeug dabei von den Black Keys. Jessica Wolf ist mit am Gesang zu hören und einige andere bekannte Leute aus der US-Indie-Szene. The Rentals haben schon zwei Alben veröffentlicht und die auch wirklich über 100.000-fach verkauft. Dann war lange, lange, lange Schluss. Und jetzt gibt es endlich das dritte Album. Lost in Alphaville heißt das. Ziemlich kommerziell gerade wenn ihr mich fragt. Wer Weezer mag und sowas ähnliches, der ist ja auch sicherlich aufgehoben. Ansonsten für feinsten Indie-Pop gibt es sicherlich bessere Platten. Das war der Sunday Service. Letzter Track für heute kommt von Eating Snow. Das ist ein Track oder eine Band, ein Künstler, der auf einer Compilation 610 drauf ist für das Label Freude am Tanzen. Die sind gerade 16 Jahre jung geworden, haben eine Compilation veröffentlicht. 610 heißt diese, also 6 plus 10, ne? 16 Jahre, so sind sie alt geworden. Ja, und wie gesagt, von diesem Projekt hier Eating Snow, der Track Bridges, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Are they there?